Die Festnahmen in Schleswig-Holstein sind eine gute Nachricht. Eine, die nach den Anschlägen in Bayern auch Polizei und Sicherheitsbehörden wieder Selbstvertrauen und uns Bürgern ein größeres Sicherheitsgefühl geben können. Der Fall aus dem Norden Deutschlands liegt anders als andere Festnahmen. Es gibt dort nach allem, was wir wissen, keine konkreten Anschlagsplanungen, kein Objekt, das angegriffen werden soll. Das mag zunächst beruhigend sein. Es sieht so aus, dass dies eine Art Kommandogruppe ist, eine, die sich nach Schleswig-Holstein zurückgezogen hat, um von dort aus Handlungsanweisungen an andere Tätergruppen zu geben. Sie könnte eine Scharnierfunktion zwischen der Führung des IS in Syrien und möglichen Täter oder Tätergruppen in Europa sein. Es gibt offenkundig Verbindungen zu den Attentätern von Paris vor 10 Monaten. Da sind Einreiseverfahren, die Schlepper, die Passhersteller identisch. Aber es kann auch Verbindungen zu den Tätern von Bayern geben, von denen mindestens einer ja kurz vor der Tat mit IS-Funktionären telefoniert haben soll. Dann hätten sie ihre Funktion schon wahrgenommen. Insofern wird dies ein spannender Strafprozess. Ist das alles so wasserdicht, dass es gerichtsfest nachweisbar ist? Die Gefährlichkeit dieser Tätergruppe ergibt sich daraus, dass sie steuernd, befehlend aktiv ist. Sie haben politisch schon einiges erreicht. Wenn Sie nicht nur in Flüchtlingsheimen gelebt haben, sondern auch auf dem Fluchtweg eingeschleust sind, dann leisten Sie einen Beitrag zur Diskreditierung der Flüchtlinge, was innenpolitisch instrumentalisiert werden kann. Damit kann die innenpolitische Lage in Deutschland destabilisiert werden. Warum die Sicherheitsbehörden jetzt zugegriffen haben, da die 3 schon länger beobachtet werden, ist noch eine offene Frage. Es ist jedenfalls beruhigend, dass die Polizei sie auf dem Schirm hatte. Es könnte sich hier wieder beweisen, dass immer dann, wenn Täter oder Tätergruppen kommunizieren müssen, ihre Entdeckung leichter wird. Die Kommunikation ist eine der Achillesfersen terroristischer Akteure. Das ist dann die Gratwanderung, die Sicherheitsbehörden haben. Warten wir, bis die Planungen konkreter, damit leichter beweisbar sind? Gehen wir da nicht das Risiko ein, dass uns dabei die Gruppe entwischt, dass sie doch schon schneller agieren will, als die Sicherheitsbehörden annehmen? In dieser Situation haben sich die Sicherheitsbehörden für das Zugreifen entschieden. Nun wird weiter ermittelt werden. Eines aber ist jetzt schon klar, die da festgenommen wurden, sind im Terrorsystem des IS keine kleinen Fische. Den Ermittlern scheint ein Fang in der mittleren Führungsebene gelungen zu sein. Das zeigt, dass der IS mittlerweile nicht nur Kämpfer nach Europa schickt, sondern auch solche, die Kämpfer anstiften, anleiten und führen. Und die halten sich in Ruheräumen auf, die nicht im Fokus der Sicherheitsbehörden stehen, wie solche Städte, in denen die salafistische Szene ausgeprägt ist. Das wiederum kann nicht beruhigen, ist aber wohl ein Element des Terrorsystems des IS.